Abend mit Sunshine Live. Das hier ist die Track Storm Mix Mission 06. Momentan für euch in den Plattentellern André Visior. Stop and go. Sunshine Live. Stauschau. Eine Minute nach 11:30. Eine Gefahrenmeldung haben wir für die A3. Frankfurt-Würzburg zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld. Da liegt eine tote Wildsau auf der Autobahn. Dann haben wir Nebel auf der A6 Heilbronn-Mannheim. Zwischen Kreuz-Waldorf und Mannheim-Schwetzing. In beiden Richtungen liegt die Sichtweite unter 100 Metern. Und A61 Hockenheim-Ludwigshafen. Zwischen Dreikockenheim und Speyer auch in beiden Richtungen. Sichtbehinderung durch Nebel. Sichtweite liegt unter 100 Metern. Euch unterwegs eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig. Die Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Sunshine Live, das hier ist die Trackstore Mix Mission 06. Das bedeutet ein einziger Mix. Über 10 Tage, weit über 200 Stunden, über 100 DJs und das Ganze nonstop. Nachts schalten wir live und Clubs mixen, also hier noch Studio-Mixe mit Club-Mixen. Wenn ihr schauen wollt, wer so alles mit dabei ist, schaut nach auf unserer Internetseite www.sunshinelive.de. Momentan legt für euch auf André Visior aus Frankfurt bis um 12 Uhr noch. 24. Dezember 2006, die Trackstar Mix Mission 06. André Visior legt für euch auf. Ich habe eine aktuelle Gefahrenmeldung, eine aktuelle Verkehrsmeldung für euch. Vorsicht bitte auf der A81 Singen Stuttgart zwischen Gärtringen und Böblingen-Sindelfingen ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte, A81 Singen Stuttgart zwischen Gärtringen und Böblingen-Sindelfingen, Falschfahrer, bitte fahrt vorsichtig. Sunshine Live am heiligen Abend. Die Trackstore Mix Mission 06 läuft weiter bis weit in das neue Jahr hinein. Das heißt, nonstop legen hier für euch DJs auf über 200 Stunden am Stück. Kurzes Wetter-Update. In den Bergen und im Südwesten von Deutschland gibt es heute ziemlich viel Sonne. Trocken bleibt es fast überall in Deutschland. Aktuelle Werte in Stuttgart minus 3 Grad, Dresden, Köln und München minus 1 Grad, in Frankfurt 0 Grad, Hamburg 2, Berlin 3 Grad. Ich bin Kathi, es ist We'll be right back. Drive. Sunshine Live, das ist die Trackstore Mix Mission 06. Wir sind in der 42. Stunde und das mit André Vesior. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen kann man immer noch sagen. Viele sind wahrscheinlich noch nicht so ganz wach. Ist ja praktisch, Heiligabend an einem Sonntag. Kann man richtig, nett ja. reinfeiern. Umso schöner, dass du da bist. Gerne. Was wir gerade hören, ist deine aktuelle Scheibe. Richtig, genau, Skyline. Ja, sind wir auch direkt ja beim Thema Releases. Ist einiges am Start bei dir, oder? Ja, also wie gesagt, die Single ist jetzt seit Oktober draußen, war ja auch bei euch hier schön auf eurer Compilation drauf und ist ja auch hier in Rotation gelaufen. Freut mich natürlich sehr. Und demnächst kommt eine neue Vision Darkmoon. Meine beiden Partner sind ja auch am Start hier. Und ja, neue Single kommt auch nächstes Jahr. Ich denke mal so im Mai, schätze ich mal. Mai, Juni. Und ja, es gibt einiges in der nächsten Zeit im neuen Jahr, wenn wir also voll durchstarten. Also einiges gebacken. Du wirst ja auch direkt hochkarätig in das Jahr starten, nämlich mit einer Amerika-Tour. Ja, richtig. Ich fliege nächsten Donnerstag zusammen mit Tyler 2XLC nach Amerika. Wir legen in Dallas und an Silvester in Miami auf. Freue ich mich auch drüber. Schön, 20 Grad und Sonne. Welcome to Miami. Richtig, genau. Ja, schön. Ja. Und sind noch weitere große Dates jetzt schon am Start geplant für das nächste Jahr? Gut, also im Januar ist es eigentlich auch relativ voll. Ich spiele natürlich im Techno Club, im U60 in Frankfurt. Da bin ich ja Resident. Das ist die Veranstaltung vom Tala, die auch übrigens morgen haben die auch eine Veranstaltung. Die legt zwar nicht auf, aber da können alle hingehen. Am 25.12. legt auf Tala, WAC, DJ Scott Project. Und da muss ich auch mal ein bisschen Werbung für machen. Und ansonsten bin ich in der Ebene 3 in Wetzlar am Start, auch mit dem Tala zusammen. Das ist eigentlich ein Hausclub, aber die wollen gerne mal Trance probieren. Freut uns auch. Und bei Klangfarben in Offenburg bin ich. Und was steht denn noch im Januar an? Forerunners Club in Ludwigsburg und so weiter. Steht auch alles auf meiner Homepage. Okay, das klingt fleißig. Deine Homepage ist www.andre-visio.de. Korrekt. Sag's aber, noch aktueller wäre eigentlich deine MySpace-Seite. Genau, ja. Das Problem ist halt ganz einfach, dass mein Webmaster die Flashfilme von meiner Seite sozusagen verschlammt hat und ich keine aktuellen Dinge einfügen kann und das immer nur so sporadisch machen kann. Deswegen ist die MySpace-Seite eigentlich sehr gepflegt, www.myspace.com/andrevisior. Da steht auch alles über unser Label drin, Breeze Records und so weiter. Also, dann wiederhole ich das nochmal gerade, www.myspace.com/andrevisior. Da gibt es ganz aktuelle Sachen, Dates etc. Und zu hören ist der genau. André bis um 12 Uhr hier in diesem Radio bei der Trackstore Mix Mission 06 auf Sunshine Live. Genau. Move to the beat. Nicht alleine gekommen. Hallo, hier ist der Tino und der Christian von Breeze Records. Hallo. Ja, wir präsentieren hier einen 2007er Mix von der Factoria Revive. Wird bei uns auf dem Label kommen nächstes Jahr. Und möchten dahin auch den Artist Factoria grüßen. Herzliche Weihnachten oder frohe Weihnachten wünschen, genau wie Kay Stone. Und natürlich mal André, auch das ganze Team von uns. Vielen Dank für die Unterstützung von diesem Jahr. Danke. Alles klar, vielen Dank. Thank you. Trackstore Mix Mission 06. Listen Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. 24. Dezember, die Trackstore Mix Mission 06. Wir sind in der 42. Stunde. André Visor legt euch auf bis um 12 Uhr. We'll be right back. Live. Das war ein 2-Stunden-Set von André Visior. Herzlichen Dank. Ihn löst jetzt eigentlich DJ Lawless ab. Der ist aber nicht da oder noch nicht da. Ich weiß es nicht. Deshalb macht André Visior jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Wir schauen mal, wie lange. Das deutsche Wetter an Heiligabend ist zwar nicht weiß, aber schön trocken. Für den Südwesten von Deutschland oder in höheren Lagen auch ordentlich sonnig. Die Werte erreichen im Laufe des Tages 4 bis 7 Grad.